glaube, ihr habt heute Abend einen heftigen Absturz. Ich halte nicht mein Maul. Ich halte dir Scheiß ins Gesicht. Und immer wenn ich dich ansehe, muss ich kotzen. Und dann kommt ein schmieriger Mutter um die Ecke und leckt es auch noch. Wanna move my feet, wanna move my feet, wanna move my feet, wanna move my feet, wanna move my feet, wanna move my feet, wanna move my feet.